Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freu. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Dann stell ich den Teller auf. Niklaus legt bestimmt was drauf. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich. Jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da.